Lektion 9. Der deutschsprachige Film. Miriam Wallstätter, eine österreichische Regisseurin aus Wien, unterhält sich mit einem Filmkritiker aus Hamburg auf der Berlinale. Na, Frau Wallstätter, was halten Sie denn von der Konkurrenz? Was glauben Sie, wer gewinnt? Mir gefielen der portugiesische und der kanadische Beitrag am besten. Ich denke, der deutsche Film wird gewinnen. Na, ich weiß ja nicht. Das einzig Umwerfende daran ist der Schnitt. Alles andere hat es schon mal gegeben. Sie sind wie immer viel zu kritisch. Was gibt es denn Neues in Österreich? Wir waren natürlich auf der Biennale. Wo waren Sie denn? Ich habe Sie dort gar nicht gesehen. Die Biennale habe ich leider versäumt, aber ich werde nach Venedig kommen. Sagen Sie mal, wo ist denn eigentlich Ihr Kollege? Dieter Hellberg? Genau der. Der ist doch zum Filmemacher geworden. Hat sich das noch nicht bis Wien herumgesprochen? Nein. Dieter hat sich beim Kurz- und Dokumentarfilmförderprogramm beworben und eine Dokumentation in Südamerika gedreht. Jetzt hat er viel um die Ohren. Nun habe ich einen meiner besten Kritiker verloren. Was hat er denn sonst noch vor? Er macht gerade eine deutsch-französische Koproduktion über Obdachlosenheime fürs Fernsehen. Da fällt mir gerade was ein. Geht Ihnen das auch so? Im Gespräch oder beim Zuhören habe ich immer die besten Ideen. Nein, bei mir passiert das immer vor der Schreibmaschine. Na, Sie sind aber altmodisch. Arbeiten Sie nicht am Computer? Egal. Passen Sie auf, Sie kennen doch den Kritiker vom Stern, nicht wahr? Ja, ganz gut. Allerdings habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen. Hat er nicht das letzte Mal einen Beitrag über die Wiener Filmfestspiele geschrieben? Ja, natürlich. Sind Sie dann nicht dran, was über das neue europäische Förderungsprojekt mit Miriam Wallstätter zu schreiben? Ach, sieh mal einer an. Worum geht's denn? Es geht um einen politischen Spielfilm mit staatlichen Zuschüssen aus allen beteiligten Ländern. Mafia, Interpol, Plutoniumschmuggel, große Namen. Ab nächste Woche sind wir am Drehort in Mailand. Ich habe davon gehört. Hat es da nicht Probleme mit den Produktionskosten gegeben? Ja schon, aber die sind jetzt alle gelöst. Das Drehbuch ist einzigartig. Wer hat es denn geschrieben? Claudio Santini. Der letzte Film von ihm war doch ein totaler Flop. Ja, aber auch nur in Deutschland. Sie sollten wirklich über uns schreiben. Ich denke, eine Besprechung wird reichen. Nein, absolut nicht. Es ist doch wichtig, europäische Koproduktionen ins Gespräch zu bringen, um die Überschwemmung des europäischen Marktes mit amerikanischen Filmen einzudämmen. Da haben Sie schon recht. Aber Sie sollten das Interesse des europäischen Kinopublikums an Hollywood-Filmen nicht vergessen. Aber das ist doch längst nicht alles, was hierzulande in den Kinos gezeigt wird. Natürlich nicht. Aber eine Reportage vom Drehort ist deshalb doch nicht gefragt. Na schön. Dann rufe ich eben Ihren Kollegen beim Stern an. Na, wenn das so ist, dann werde ich wohl mal mit der Redaktionsleitung plaudern. Na bitte. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Na, Frau Wallstätter, was halten Sie denn von der Konkurrenz? Was glauben Sie, wer gewinnt? Mir gefielen der portugiesische und der kanadische Beitrag am besten. Ich denke, der deutsche Film wird gewinnen. Na, ich weiß ja nicht. Das einzig Umwerfende daran ist der Schnitt. Alles andere hat es schon mal gegeben. Sie sind wie immer viel zu kritisch. Was gibt es denn Neues in Österreich? Wir waren natürlich auf der Biennale. Wo waren Sie denn? Ich habe Sie dort gar nicht gesehen. Die Biennale habe ich leider versäumt. Aber ich werde nach Venedig kommen. Sagen Sie mal, wo ist denn eigentlich Ihr Kollege? Dieter Hellberg? Genau der. Der ist doch zum Filmemacher geworden. Hat sich das noch nicht bis Wien herumgesprochen? Nein. Dieter hat sich beim Kurz- und Dokumentarfilmförderprogramm beworben und eine Dokumentation in Südamerika gedreht.